Versteck den Mond in meinen Händen. In der Vollmondnacht werde ich ihn dir schenken. Gib Tropfenhaufen von meinem Blut. Weißer Schaum glüht vor deinem Mond wie Glut. Das Blut gleitet sanft meinen Augen hinab, ins dunkle Grab hinab in deinen Sarg. Inferno, komm meine wahre Gestalt zum Vorschein. Gleitet sanft durch deine Augen. Lass dir Verstand und Anstand rauben.